ich heute Nacht gesehen. Tausend Fässer Bier, der Anblick war so schön. Tausend Fässer Bier mit schönem, vollem Schaum. Bier, Herr, Bier, Herr, so wie mich im Traum. Bier, Herr, Bier, Herr, leider war's ein Traum. Auch mal mit mir, mach diese Überstunden, mein Schatz, auch mal mit mir. Der Papa kommt müde nach Hause und sagt, endlich hab ich mal Pause. Die Arbeit hat mich fix und fertig gemacht, ich schaffe bis tief in die Nacht. Doch lächelnd sagt ihm seine Frau, ach Liebling, ich kenn dich genau. Die schönsten Überstunden sind die bei Wein und Bier. Mach diese Überstunden, mein Schatz, auch mal mit mir. Mach diese Überstunden, mein Schatz, auch mal mit mir. Der Aufsichtsrat, Herr Dr. Meier, sitzt ganz privat bei einer Feier. Am Telefon sagt er der Gattin zu Haus, heut zieht sich die Sitzung hinaus. Doch morgens um 3:15, da steht seine Frau in der Tür. Die schönsten Überstunden sind die bei Wein und Bier. Mach diese Überstunden, mein Schatz, auch mal mit mir. Mach diese Überstunden, mein Schatz, auch mal mit mir. Sonntags in die Kirche gehen, es war immer so, es war immer so. Bleiben wir noch erst im Wirtshaus stehen, es war immer so, es war so. Du lieber Gott im Himmelreich, vor dir sind alle Menschen gleich. Denn wir sind ja deine Kinderlein, es war immer so, es war immer so. Immer durstige kleine Sünderlein, es war immer so, es war so. Schlafen wir dann bei der Predigt ein, es war immer so, es war immer so. Heizt der Pfarrer uns dann tüchtig ein, es war immer so, es war so. Der liebe Gott im Himmel drum kann einmal schimpfen, nicht nur Lohn. Denn wir sind ja seine Kinderlein, es war immer so, es war immer so. Immer durstige kleine Sünderlein, es war immer so, es war so. Die Orgels letzte Stück dann spült, es war immer so, es war immer so. Alt und jung sich wieder durstig fühlt, es war immer so, es war so. Ins nächste Wirtshaus führt der Schritt, zum Schluss kommt auch der Pfarrer mit. Denn wir sind ja seine Kinderlein, es war immer so, es war immer so. Immer durstige kleine Sünderlein, es war immer so, es war so. Wenn wir einen Riesenrausch dann haben, es war immer so, es war immer so. Liegen wir später dann im Straßengram, es war immer so, es war so. Der Teufel kann uns gar nicht kriegen, der Herrgott weiß ja, wo wir liegen. Denn wir sind ja seine Kinderlein, es war immer so, es war immer so. Hartgesottene kleine Trinkerlein, es war immer so, es war so.